Stimme dürftet ihr erkannt haben. Klar, das war Damon Albarn, der Sänger von Blur. Von ihrem neuesten Album The Magic Whip hörten wir There Are Too Many of Us. Beim Sunday Service gibt's noch Musik von Best Coast. Dann ist Patrick Watson mit dabei. Es gibt Musik von Mac McCorgan, von Barbarossa, von einer Dame aus aus Marokko, Hindi, Sarah heißt sie. Und hier kommen aus New York and the Wireman. Live every day just like the world, like Job, trouble you befell. So religion as a poor man's hell, like Job, trouble you befell. Pick myself up slowly, pick myself up slowly, pick myself up slowly, so I can fall back down and crawl again. Can't stop a climber when the next rung's in sight, so waiting for the water at the well. Yield the way and get left, you just might still be waiting for the water at the well. Pick myself up slowly, pick myself up slowly, pick myself up slowly, so I can fall back down and crawl again. Wireman hörten wir mit ihrem Song Pineland. Die Wiremen sind ein Kollektiv aus Brooklyn, New York, um den Songschreiber und Musiker Lynn Wright, der hat ein paar Leute um sich versammelt. Und auf dem Album Send Me Low gibt es ziemlich viele Überraschungen zu hören. Mal gibt es ein bisschen Latin Sound, mal Cumbia, mal kolumbianische Percussion, aber auch irgendwie Post-Rock, Film Noir, Jazz und Blues zu hören. Alles irgendwie ziemlich nett miteinander verwoben, aber auch irgendwie ziemlich merkwürdig, so viele Einflüsse auf einmal zu hören. Der Spagat klappt meiner Meinung nach nicht immer. And the Wiremen mit dem Album Send Me Low. Sehr viel poppiger, sehr viel dynamischer, sehr viel schrammeliger geht's zu Werke bei Best Coast. Von ihrem Album California Nights hier ihr Song Fine Without You. Ja, schönster Schrammelpop hier aus Los Angeles mit der Band Best Coast und ihrem Song Fine Without You. California Nights ist das neueste Album von Best Coast, ihr drittes Werk. Ja, hinter der Band steckt natürlich immer noch die Sängerin und Gitarristin Bethany Concertino und der Gitarrist Bob Bruno. Mehr brauchen die gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer Schlagzeug spielt bei denen, ob das dann im Studio der Produzent macht, sie selbst oder ob sie sich da jemanden für einladen. Ich glaube, auf Tour haben sie auf jeden Fall ein drittes Mitglied dabei. Und neue Platte hat einige starke Momente, wie den eben gerade gehörten Song, aber manchmal ist dann auch der Sound ein bisschen ruhiger, ein bisschen polierter und irgendwie kommt dann teilweise so auf Albumlänge auch hier und da mal ein Tick Langeweile auf. Das ist eigentlich relativ schade, weil vor allen Dingen auf den vorherigen Werken war das eigentlich überhaupt nicht zu spüren. Tja, aber auch der Sound von Best Coast nutze ich halt irgendwann mal so ein bisschen ab. Trotzdem nette Platte hier, deshalb nochmal ein Song von Best Coast, Heaven Sent. I just want you to know. Schönster Schrammelpop hier, Heaven Sent von Best Coast. Ich glaube, was sich ein bisschen an diesem Song stört, obwohl er ganz großartig ist, dass er irgendwie dann doch ein Tick zu lang ist. Ich meine, so ein Schrammelpop, wo nicht richtig viel passiert und dann fast 4 Minuten draus zu machen, da kann man auch vielleicht mal die Hälfte an Zeit investieren. Das würde wahrscheinlich so einem Song mal relativ gut tun und dann vielleicht eine Platte rausbringen, wo man vielleicht nur 30 Minuten tolle Musik hat. Das reicht doch auch meistens. Lieber eine Kurzplatte mit vielen tollen Momenten drauf, als eine Platte, wo man dann irgendwann alles nur noch so Wiederholung zu hören ist. So geht es mir auch ähnlich bei Barbarossa. Das ist das Projekt von James Maté. Der ist Sidekick von José González bei der Band Junip. Da spielt er mit bei deren Live-Konzerten und hat selbst eine Platte rausgebracht als Barbarossa mit dem Titel Bloodlines. Das ist schon, ja, ich schätze mal so 1-2 Jahre her. Die war noch relativ nett. Die neue Platte jetzt Imager betitelt. Da ist es auch alles irgendwie so ein Sound, ein Song, alles relativ ähnlich und austauschbar. Leider. 1-2 nette Songs sind dabei, aber der Rest des Albums dann auch leider ein Tick zu gemächlich und ein Tick zu eintönig vielleicht. Barbarossa hören wir hier mit Settle. Barbarossa waren das mit dem Song Settle. Barbarossas neuestes, zweites Album trägt den Titel Imager. Und das ist auch schon eigentlich so der beste Song. Der Titelsong, den gab es hier schon mal vor gut 2 oder 3 Wochen zu hören an dieser Stelle. Patrick Watson schiebt auch eine ganz ruhige Kugel. Der Mensch kommt aus Kanada, macht auch schon seit einigen Jahren Musik und veröffentlicht die Tage mit Love Songs for Robots sein. Ich glaube inzwischen 5. Album. Sehr ruhig, sehr getragen, sehr introvertiert die Musik hier drauf. Good morning, Mr. Wolf, hören wir von Patrick Watson. To the top of the waterfalls, into the waves of the sugar love. She's gonna drive you to the shore, but you don't know who you are. But you're gonna take your time. You're gonna take. Thank you. Ihr hört den Sunday Service und wer hätte gedacht, dass auch in Marokko tolle Popmusik produziert wird, obwohl das ist nur die halbe Wahrheit. Hindi Zara hörten wir gerade mit ihrem Song To The Forces. Hindi Zara oder Zara, ich weiß nicht, wie man sie aussprechen soll, kommt aus Marokko, ist dort aufgewachsen mit ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern in so einem Mehrgenerationenhaus und hat vor 5 Jahren bereits schon eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Handmade. Die Platte war wohl relativ erfolgreich, an mir ist sie irgendwie vorbeigegangen, aber ich habe letztens im Plattenladen ihr neuestes Werk entdeckt und das heißt Homeland. Die hat sie aufgenommen, diese Platte in Paris und es gibt natürlich auf der einen Seite sowohl marokkanische Folk-Einflüsse als auch westlichen Pop drauf zu hören, wie eben gerade ganz schön als Beispiel To The Forces. Ja, und diese Platte hier, Homeland von Hindi Zara, die ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Ein weiterer Song kommt hier mit dem Track Any Story. Come back, bye, bye. Any story? Funny Story. Das war Hindi Sarah. Das war schon ein bisschen so der Hit dieser Platte, wenn man von so einem, sag ich mal, Radiosong sprechen darf oder sprechen möchte. Das Tolle an dieser Platte ist, dass sie sehr abwechslungsreich ist. Homeland, das zweite Werk von Hindi Sarah. Und ja, die meisten Songs sind auf Englisch. Sie singt aber auch mal auf Französisch, weil sie ja auch seit einiger Zeit in Paris wohnt. Dann klingt es manchmal so ein bisschen nach diesem Nouvelle, also Nouvelle Scène Française, nach diesem Chanson, den man ja seit einiger Zeit aus Frankreich so kennt, aber auch ein bisschen inzwischen nicht mehr so populär ist dort. Zumindest viele Künstler, die ich irgendwie aus der Szene kenne, gar nicht mehr so in diese Richtung Musik machen. Und es gibt aber auch Songs, wo sie halt in Berber singt. Ihre Heimatsprache müsste das sein, wenn ich mich da richtig auskenne. Und das macht die Platte extrem spannend. Und ja, ich finde sie ganz toll. Deshalb auch Album der Woche hier beim Sunday Service Homeland von Hindi Sarah. Und hier nochmal ein Song von ihr, der heißt Can We Dance? We Das war der Song Can We Dance von Hindi Zahra, einer Sängerin, einer Künstlerin aus Marokko. Und ihr Album Homeland ist wirklich eine ganz, ganz beschwingte, sommerliche Pop-Platte. Und ja, genau das Richtige für laue Sommerabende. Und die Platte ist ihr Album der Woche in der Sendung. Mehr dazu nochmal, wenn ihr wollt, nachzulesen auf der Homepage, wie gewohnt unter sundayservice.de. Hindi Zahra ist nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin, hat zum Beispiel bei einem Film von Fatih Akin The Cut mitgespielt und noch bei einem anderen, soweit ich das irgendwie richtig gelesen habe. Und ja, die Dame hat sicherlich noch eine große Zukunft vor sich. Die Zukunft hinter sich, naja, nicht ganz, aber ist schon alter Recke. Das hat Mac McCorgan, den kennt man als Sänger und Gitarristen von Superchunk, eine Indie-Band aus den USA, als auch von Portastatic, das ist so sein DIY-Lo-Fi-Output. Mac McCorgan hat jetzt eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Non-Believers. Hier kommt er mit Box Batteries. Batteries, das war Mac McCorgan, der macht mit seiner Band Superchunk seit 89 Musik, auch schon so einige Jahre dabei und veröffentlicht jetzt gerade erst mit Non-Believers das erste Mal eine Platte unter seinem eigenen Namen. Er hat natürlich in diversen anderen Projekten mitgewirkt, hier und da, aber nie wirklich eine Solo-Platte gemacht, wo er weiß ich nicht, mit seinem Namen da drauf steht. Das finde ich ziemlich erstaunlich. Warum ist das keine Superchunk-Platte geworden ist oder keine Portastatic-Platte, die anderen Projekte, von denen man ihn kennt? Ja, keine Ahnung. Musikalisch klingt es auf jeden Fall wie das, was von ihm gewohnt ist. Lo-Fi-Sound mit ganz viel Pop-Appeal dabei. Mac McCorgan hier nochmal mit dem Song Barely There. Dreams would drown. Now I see. The Apache Relay hörten wir, eine Band aus Tennessee, die gerade eben ihr gleichnamiges Album veröffentlicht haben. Darauf gibt es relativ schön komponierte harmonische Songs zu hören, wie gerade Terrible Feeling. Das war der Sunday's Verse für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Den Abschluss machen heute The Districts mit ihrem Album A Flourish and a Spoil. Davon hören wir den Song Youngblood. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Think I'll be better off blind.